Und es geschah, als Jesus zu Ende war mit der Verordnung an seine 12 Jünger, zog er von dannen, um zu lehren und zu verkünden in ihren Städten. Da aber Johannes im Gefängnis von den Taten des Christus hörte, ließ er ihm durch seine Jünger sagen, bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus antwortete ihnen, geht hin und berichtet an Johannes, was ihr höret und sehet. Blinde sehen wieder und Lahme gehen. Aussätzige werden rein und Taube hören, und Tote werden erweckt, und Armen wird die frohe Botschaft gebracht. Und selig ist, wer sich nicht an mir stößt. Da aber dieselben abzogen, begann Jesus zu den Massen zu reden über Johannes, was seid ihr hinausgegangen in die Wüste zu schauen? Ein Rohr, das unter dem Winde schwankt? Nein, aber was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Menschen in weichen Kleidern? Siehe, die weiche Kleider tragen, sind in den Häusern der Könige. Nein, aber wozu seid ihr denn hinausgegangen? Einen Propheten zu sehen? Fürwahr, ich sage euch, mehr noch als einen Propheten. Er ist es, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der soll deinen Weg bereiten vor dir her. Wahrlich, ich sage euch, ein Größerer ist nicht aufgestanden unter denen, die von Weibern geboren sind, als Johannes der Täufer, doch der Kleinste im Reich der Himmel ist größer denn er. Von den Tagen aber Johannes des Täufers an bis jetzt wird das Reich der Himmel gestürmt und die Stürmer reißen es an sich. Denn alle Propheten und das Gesetz weissagten bis Johannes, und wenn ihr es annehmen wollt, er ist Elias, der da kommen soll. Wer Ohren hat, der höre. Wem aber soll ich dieses Geschlecht vergleichen? Kindern gleicht es, die auf den Märkten sitzen und ihren Kameraden zurufen, wir haben euch gepfiffen und ihr habt nicht getanzt, wir haben geklagt und ihr habt nicht gejammert. Denn es kam Johannes, aß nicht und trank nicht, da sagen sie, er hat einen Dämon. Es kam der Sohn des Menschen, aß und trank, da sagen sie, siehe, der Fresser und Weinsäufer, der Zöllner und Sünderfreund. Doch die Weisheit ward gerechtfertigt an ihren Werken. Hierauf hob er an, die Städte zu schmähen, in welchen seine meisten Wunder geschehen waren, dass sie nicht Buße getan, wehe dir, Korazin, wehe dir, Bethsaida, denn wenn in Tyrus und Sidon die Wunder geschehen wären, die bei euch geschehen sind, sie hätten dereinst in Sack und Asche Buße getan. Doch ich sage euch, Tyrus und Sidon wird es erträglicher gehen am Gerichtstag als euch. Und du, Kapernaum, wardst du nicht zum Himmel erhöht? Bis zur Hölle sollst du hinabgestoßen werden. Denn wenn in Sodom die Wunder geschehen wären, die bei dir geschehen sind, so stände es noch bis heute. Doch ich sage euch, es wird dem Lande Sodom erträglicher gehen am Tage des Gerichts als dir. In jener Zeit nahm Jesus das Wort und sprach, ich danke dir, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dieses verborgen hast vor Weisen und Verständigen, und hast es Unmündigen geoffenbaret, ja, Vater, denn so ist es wohlgefällig vor dir gewesen. Alles ward mir übergeben von meinem Vater, und niemand erkennt den Sohn außer der Vater, noch erkennt den Vater jemand, außer der Sohn und wem es der Sohn will offenbaren. Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmet mein Joch auf euch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und demütig von Herzen, so werdet ihr Erquickung finden für eure Seele. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht.